Rot-Weiß-Schwarze Kassen. Hans Woller ist ein angesehener Historiker. Er arbeitete für das Institut für Zeitgeschichte, IFZ, in München und war lange Chefredakteur einer der wichtigsten historischen Publikationen in Deutschland, der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Woller forschte auch viel zu Italien. Dass ich hier auf ihn zu sprechen komme, liegt an einem Buch, das er 2019 veröffentlicht hat, eine Biografie über Gerd Müller. Der Stürmer hat bis heute die meisten Tore in der Bundesliga geschossen. Man nannte ihn deshalb auch den Bomber der Nation, was dem Historiker Woller möglicherweise nicht gefiel. In dem Buch geht es auch um übergeordnete Aspekte, wie schon der Titel verrät. Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam. 15 Jahre lang spielte Müller für den FC Bayern München, der heute nicht nur Rekordmeister ist, sondern auch der umsatzstärkste Verein im deutschen Fußball. In der Saison 2022-23 waren es 854 Millionen Euro. Auf dem zweiten Platz, so Statista, folgt Borussia Dortmund mit etwas mehr als der Hälfte des Bayern-Umsatzes, 461 Millionen Euro. Man ist überrascht, bei Woller zu lesen, dass der Verein zu Beginn der 1970er Jahre streng haushalten musste. Um einigermaßen liquide zu bleiben, schreibt er, musste der FC Bayern eine Unzahl an Privatspielen im In- und Ausland ausmachen. Die Höhe der Einnahmen aus diesen Freundschaftsspielen sei ein streng gehütetes Geheimnis geblieben. Zitat: Zeitzeugen nannten hohe D-Mark- und Dollarsummen, die Robert Schwan, damals Manager des FC Bayern, immer in bar einkassierte und nie regulär verbuchte. Nach einer ausgiebigen Südamerika-Tournee mit vielen Spielen ließ er lediglich 5000 D-Mark Gewinn in die Bücher schreiben. Der Löwenanteil dieser illegalen Einnahmen ging direkt an die Spieler. Manchmal hätten Spieler schon auf der Heimreise im Flugzeug einen Briefumschlag mit einer bestimmten Summe erhalten, einige hundert Dollar die Normalsterblichen, ein Vielfaches die Stars wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Woller schreibt, der Kaiser, also Beckenbauer, habe später offen bekannt, dass sie mit dicken Bündeln zurückgekehrt seien. Auch der damalige Präsident Wilhelm Neudecker hat darüber in seinen Memoiren geschrieben. Das Buch ist nie veröffentlicht worden. Woller durfte es aber einsehen und daraus zitieren. Zitat: Einer dieser Edelamateure, so hat mir ein Insider erzählt, soll am Vormittag kassiert haben und am Nachmittag mit dem Geld gleich in die Schweiz geflogen sein. Woller beschreibt auch, dass der Bayern-Manager bei Zwischenlandungen in Zürich einen Teil der Einnahmen auf ein Sonderkonto deponierte, sicher und gewinnbringend. Auch der FC Bayern-Magnat Uli Hoeneß habe das eingeräumt, so Woller in einer Fußnote, unter Verweis auf eine Biografie aus der Feder von Christoph Bausenwein. Alles sei von der bayerischen Politik gedeckt worden. Auf einer der vielen Rückreisen soll Staatssekretär Erich Kiesel aus dem Innenministerium den Zöllnern auf dem Münchner Flughafen erklärt haben: Ich bin Staatssekretär Kiesel und das ist der FC Bayern München, also lasst uns durchgehen. Woller zitiert einen nicht näher benannten Insider, der sagt, die Vereinsführung habe Jahr für Jahr 300.000 bis 350.000 D-Mark an Schwarzgeld gebraucht, um den geschriebenen und ungeschriebenen Verpflichtungen gegenüber den Spielern nachkommen zu können. Er, so der Insider, habe immer mit einem Bein im Gefängnis gestanden. Dieser Insider hatte aber wohl gar nichts zu befürchten, denn der Autor Woller sagte im Interview mit der Neuen Züricher Zeitung, in die kriminelle Kehrseite des FC Bayern, die Einnahmen flossen in die Taschen der Stars oder wurden bei einer Zwischenlandung in der Schweiz deponiert, vom 11. Dezember 2019. Es gibt verschiedene Beispiele, wo das Finanzministerium direkt bei den verantwortlichen Stellen interveniert hat, damit die Ermittlungen nichts erbrachten. Das sind mächtige Vorwürfe. Woller sagt gar, der damalige Finanzminister habe ein solches System der Steuerhinterziehung und der Schwarzgeldzahlungen angeregt. Zitat: Eigentlich müsste das Ministerium die Akten freigeben und für Transparenz sorgen. Das Ministerium schützt heute noch den damals handelnden Minister. Und natürlich damit auch automatisch den FC Bayern München und die Steuersünder. Natürlich rücken schwarze Kassen einen Verein nicht in die Nähe der Mafia. Aber gute Werbung sind solche unausgeräumten Vorwürfe eben auch nicht. Ich habe deshalb dem FC Bayern eine lange Liste mit Fragen geschickt, erhielt darauf aber keine Antwort. Auch das bayerische Finanzministerium habe ich zu den gravierenden Anschuldigungen befragt. Ich wollte wissen, ob man ihnen nachgegangen ist. Meine Fragen waren zugegebenermaßen sehr direkt. hat der damalige Finanzminister ein System der Steuerhinterziehung und der Schwarzgeldzahlungen angeregt? Sind Ermittlungen tatsächlich verhindert worden oder stimmt es nicht, was Woller hier schreibt? Gab es in der Zwischenzeit Ermittlungen, die aufgeklärt haben, ob der Verein dieses Sonderkonto in der Schweiz unterhält oder nicht? Schützt das Bayerische Ministerium für Finanzen den damals handelnden Minister, wie Woller schreibt? Sind die Akten inzwischen freigegeben worden? Meine Fragen bezogen sich auf steuerliche Sachverhalte des FC Bayern sowie von Herrn Gerd Müller, die dem Steuergeheimnis unterlegen, antwortete mir die Behörde. Zitat: Eine Beantwortung Ihrer Fragen und auch der Kommentierung der von Ihnen angesprochenen Darstellungen des Herrn Woller sind dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat deshalb nicht möglich. Ob diese schwarzen Kassen noch existieren oder nicht, sagte mir also niemand und es schien auch niemanden besonders zu interessieren.